TKKG Junior. Folge 16. Trügerischer Paddelspaß. Sommerlicher Wochenendausflug mit den Glockners ins idyllische Naturparadies Oberwald. Tim, Karl, Garbi und Klößchen freuen sich auf eine abenteuerliche Kanutour durch abgelegene Flusslandschaften. Doch der Paddelspaß endet schnell, als die drei Kanus samt Insassen in einer Schleuse eingesperrt werden. Als dann nachts auf dem Zeltplatz auch noch die Handtasche von Gabis Mutter geklaut wird, stellen TKKG Nachforschungen an und stoßen auf interessante Spuren. Schließlich kentert eines ihrer Kanus aufgrund eines Lochs im Boden und spätestens dann ist klar, das alles kann kein Zufall sein. TKKG. Hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Kein Weg zu weit und kein Problem zu schwer. TKKG, wir sind die Profis, bitte sehr. Tim ist der Sportliche, ist clever und sehr mutig. Für Ungerechtigkeiten hat er überhaupt nichts übrig. Karl, der Computer, hat ein super Gedächtnis. Ohne dies Wissen wären die vier ganz schön aufgeschmissen. Klößchen heißt eigentlich Willi sauerlich. Wie viel er naschen kann, ist schon sehr verwunderlich. TKKG ist völlig undenkbar. Ohne Gabi, Glockner und den Cockerspaniel Oscar. Hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Wir kennen alle Tricks und haben ihn raus im Dreh. Zusammen sind wir TKKG. Los, Papi. Ja. Los, ihr Glockner. Okay, ich bin drin. Jetzt du, Margot. Ist gut. Hui! Vorsicht! Oh, boah, wie das schaukelt! Ja. Boah, geschafft! Gut. Gut gemacht, Frau Glockner. So, und jetzt das zweite Kanu. Das ist für Tim und mich. So, spring rein, mal los, komm! Meinst du mich? Nein, Oscar natürlich. So, aber jetzt ich. Warte, ich gebe dir zuerst unser Zelt und die Rucksäcke. Hier. Okay, Achtung, ich komme. Am besten schnell hinsetzen. Tim, du schaukelst doch absichtlich. Ich? Warte. Hey, lass mich da raus. Entschuldigung, Frau Mehring. Oh, kein Problem. Hauptsache, ihr habt Spaß. So, Klößchen, jetzt wir. Ja. Ich steig zuerst ein. Okay. So. Vorsicht. Easy. Gib mir unsere Rucksäcke. Hier. Achtung, schwer! Boah, hast du ein Kopfkissen aus Stein dabei? Nö, aber einen Schlafsack voller Schokolade. Muss ja bis Sonntag reichen. So eine Paddelei ist kräfteraubend. Und nur vom Anblick der schönen Natur werde ich bestimmt nicht satt. Na klar. Ach, Klößchen. Achtung, Karl, ich komme! Oh, das ist ganz schön wackelig. Setz dich, Klößchen. Schwerpunkt runter. Wie, was Schwerpunkt? Das wackelt total. Vorsicht. Klößchen. Na toll. Alles in Ordnung? Keine Sorge, Klößchen ist kein schlechter Schwimmer. Nimm meine Hand, ich zieh dich rein. Okay. Ich sitze. Warum guckt ihr so? Wollte nur mal eben die Wassertemperatur checken. Ja, ist ganz angenehm. Kann losgehen. Noch ein paar Hinweise. Unter den Sitzen sind Schwimmwesten. Bitte gleich anziehen. Und hier ist noch eine Karte mit allen Wasserwegen hier im Naturparadies Oberwald. Oh, danke. Da, wo der rote Punkt ist, da befinden wir uns jetzt. Aha. Das Zelten ist nur an den gekennzeichneten Stellen erlaubt. Wir wollten heute an der Mündung des Unterkanals zelten und morgen in der Eichenbucht. Ja, das ist beides in Ordnung. Super. In Zukunft kann Ihnen die Kanuverleih und Naturerlebnis GmbH auch weitaus komfortablere Unterkünfte anbieten. Nächstes Jahr dann. Aber wieso denn? Zelten ist doch das Beste. Umso besser. Dann viel Spaß. Danke Ihnen. Danke. Los, Tim, wir paddeln voraus. Okay. Wir müssen... hier. Kanal abwärts zum kleinen Schmüggelsee. Los! Ja. Wartet auf uns. Ja, hey! Hey, das soll ein Erholungswochenende werden. Für euch vielleicht. Für uns ist es ein Abenteuer. Genau. Das Naturparadies Oberwald machte seinem Namen alle Ehre. Schmale Wasserwege durchkreuzten einen idyllischen Wald. Weiden streckten sich über die Kanäle und bildeten zauberhafte grüne Tunnel. Tim, Karl, Klößchen, Gabi und ihre Eltern paddelten vorbei an Biberbauten, pilzbewachsenen Baumstümpfen und bunten Eisvögeln. Nach 3 Stunden erreichten sie die erste Schleuse. Schleuse? Wozu das? Naja, die Kanäle haben hier unterschiedliche Wasserhöhen. Schau mal, hier plätschert das Wasser 1/2 Meter nach unten. Oh, da müssen wir runter? Nein, keine Sorge. Dafür gibt's ja die Schleuse. Ach so. Wir fahren seitlich in die Schleuse ein. Und noch? Ja. Noch ein Stück. Sind drin. Gut. Und wer macht das jetzt mit dem Runterlassen in diesem Betonbecken? Ich mach das. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo zusammen. Einfach sitzen bleiben und genießen. Was macht denn der da? Er schließt das Tor hinter uns, dann lässt er langsam das Wasser ab und wir sinken 1/2 Meter nach unten. Er zieht also den Stöpsel wie in einer Badewanne. So ähnlich. Oh, wir sinken wirklich runter. Ja, keine Sorge, wir werden nicht auf Grund laufen. Ich schleuse euch hoch, ich schleuse euch runter und gebt ihr kein Trinkgeld, ja dann geht ihr unter. Na, hoffentlich nicht. Es ist eine alte Tradition, dass der Schleusenwart ein Liedchen singt. Und dass er Trinkgeld kriegt. Und zwar am liebsten, bevor ich das untere Schleusentor gleich öffne. Nicht, dass ihr abhaut, ohne Trinkgeld zu geben. Keine Sorge. Also, wie viel Trinkgeld gibt man denn so als Paddler? 20 Euro. Ich hab hier einen langen Stab mit einem Körbchen dran. Einfach reinlegen. 20 Euro? Das scheint mir etwas übertrieben, junger Mann. Nein, so ist das üblich. Wirklich? Das ist doch viel zu viel. Ich bin 20 da. Euro? Das ist doch Abzocke. Ich gebe dir 2 Euro. Haben Sie Wasser in den Ohren? 20, habe ich gesagt. Was? Gib ihm doch das Geld, Emil. Nein, Margot. Wucherei ist strafbar. Emil, du bist doch aber nicht beruflich hier. Also, was ist jetzt? Du hast dein Trinkgeld bekommen und jetzt öffne bitte das Schleusentor. Keine korrekte Bezahlung, keine Schleusung. Trinkgeld ist rein rechtlich keine Bezahlung. Bla, bla. Also dann, tschüss, macht's gut. Halt, wo willst du hin? Der ist einfach in den Wald gelaufen. Was ist denn mit dem los? Und was machen wir jetzt? Die Betonwand ist total glitschig. Ja. Da kann ich leider nicht hochklettern. Du, Gabi? Nee, ich denke, das schaffen wir nicht. Heißt das, wir sitzen fest? Hallo? Hallo? Hallo? Oh, na toll. Zehn Minuten und 2 Schokoladentafeln später saßen sie immer noch in der Schleuse fest. Frau Glockner wollte gerade Frau Mehring anrufen, als der Junge zurückkam. Da ist der Abzocker wieder. Na, habt ihr es euch anders überlegt? Was soll das? Immer schön ins Körbchen. Emil? Hier, 20 Euro. Kostet jetzt aber 30. Wegen der Unannehmlichkeiten. Was? Ach, die Unannehmlichkeiten hatten ja wohl wir. Ja, ruhig bleiben, Karl. Hier, 30 Euro. Na also, geht doch. So, bitte sehr. Wurde aber auch Zeit. Und tschüss. Ja, wir sind frei. Jetzt bin ich aber erleichtert. Na dann los. Das ist total fies. Wir wurden komplett abgezockt. Komm, wir paddeln gleich rechts ran. Den schnappen wir uns. Der ist längst weggelaufen. Versteckt sich bestimmt irgendwo im Wald. Ach komm, lassen wir uns doch von so einem frechen Lausebengel nicht den Wochenendausflug verderben. Lasst uns lieber zu unserem Zeltplatz paddeln. Ja, sehr gut. Na gut. Mami hat recht. Oskar stimmt auch zu. Also los, weiter geht's. Zum kleinen Schmögelsee ist es nicht mehr weit. Ja, bin dank Schokolade voller Kraft. Los, Karl, wir sind als erstes da. Ja, ja. Werden wir ja sehen. Los, Tim, an die Paddel. Nur schneller. Klößchens Schokokräfte waren schnell verpufft. Und so erreichten am Ende Gabi und Tim als Erste den waldigen Zeltplatz am kleinen Schmüggelsee. Während Oskar eifrig die Gegend abschnüffelte, wählten Tim, Karl, Gabi und Klößchen den geeigneten Platz für ihr Vier-Mann-Zelt. So ein Wurfzelt ist das Einfachste der Welt. Zeig mal. Nope. Das muss man höher werfen, Tim. Dann klappt's. Oh, naja. Ist ja genauso ein Profi wie ich, Klößchen. Freunde, da muss man mit Grips ran. Zeig mal. Aha, dann. Man muss es mit dieser Seite nach oben werfen. Und. Ach, Jungs, lasst mich mal. Man muss vorher diese Leine lösen. Aha. Und jetzt. Hey! Könnt ihr die Heringe einschlagen? Nicht schlecht. Das schafft ihr noch, oder? Was täten wir nur ohne dich, Gabi? Na, im Freien schlafen, was sonst? Hab ich euch schon gesagt, dass meine Mutter mit Frau Mehring telefoniert hat? Wegen der Abzocke an der Schleuse? Ja, Frau Mehring ist das total unangenehm. Sie will später nochmal hier vorbeischauen und mit meinen Eltern reden. Viel wichtiger ist doch die Frage, wann Lagerfeuer und Würstchengrillen losgeht. Das dauert noch. Meine Eltern wollen sich noch eine Runde am Seeufer gemütlich machen. Oh ja, auch gut. Ich weiß, dass du eine Ruhepause brauchen kannst, aber ich hätte dann noch eine andere Idee. Oh, oh, was kommt denn jetzt? Ich habe die Umgebungskarte ausgecheckt. Schaut mal. Aha. Hier ist die Schleuse. Ja. Von da führt nur ein Weg durch den Wald. Aha. Den muss der Schleusenjunge genommen haben. Der Weg führt zu einem Haus am gegenüberliegenden Seeufer. Das ist doch das Symbol für ein Haus, oder? Das ist das Symbol für eine Hütte. Wir könnten in die Kanus steigen und dort vorbeischauen. Ja. Klingt spannend. Aber meine Oberarme. Dann paddel ich diesmal mit dir, Klößchen. Und du machst eine halbe Kraft. Okay, bin dabei. Hey! So, laut Kompass müssten wir gleich da sein. Da vorne ist ein Steg. Vielleicht gehört der zur Hütte. Lasst uns da anlegen. Oh, Guten Morgen, Klößchen. Gut geschlafen? Zu kurz. Viel zu kurz. Los, Oskar. Vorsicht. Steig aus. Wartet. Ich bin energiemäßig noch im Schlafanzug. So laut, du Schlafmütze. Entschuldigung. Da liegen Angelhaken auf dem Steg. Ab durchs Uferschilf. Kommt mit. Da vorne steht die Hütte. Ziemlich heruntergekommen. Tippe auf eine Fischerhütte. Die sehen wir uns mal näher an. Ja. Scheint niemand da zu sein. Oh, schaut mal, da lehnt die Stange mit dem Körbchen dran. Der Schleusenjunge war also wirklich hier. Ja. Ist es immer noch? Ja, stimmt. Die Tür ist offen. Halt! Ein großer, glatzköpfiger Mann in Gummistiefeln baute sich vor den Kindern auf und begutachtete sie mit ernster Miene. Dann stellte er seine Angelausrüstung ab und stemmte die Hände in die Hüften. Was wollt ihr hier? Seid ihr etwa eine Diebesbande? Oh, wieso Diebesbande? Wir sind da ein paar Kleinigkeiten abhanden gekommen. Wir sind wirklich keine Diebe. Im Gegenteil. Wir suchen einen Jungen, der uns an der Schleuse übers Ohr gehauen hat. Ja. Blonde Locken? Ja. Finn. Sie kennen ihn? Ja. Ist aus der Gegend. Das Schlitzohr hat mir schon zwei Karpfen geklaut. Findiger Bursche. Findig? Seine erpresserische Methode an der Schleuse würde ich eher als kriminell bezeichnen. Ja. Naja, kriminell ist Auslegungssache. Jeder tut das, was er für richtig hält. Zum Beispiel ein paar Kleinigkeiten aus ihrer Hütte stehlen? Kriminell ist doch nicht Auslegungssache. Es steht klar im Gesetzbuch, was Recht und was Unrecht ist. Mhm. Da musst du aber noch viel über das Leben und seine Ungerechtigkeiten lernen. Ach ja? Also meine Vorstellung von Gerechtigkeit sieht anders aus. Mhm. Oh, Gerechtigkeit. Tims Lieblingsthema. Jemand ein Stück Schokolade zum Vortrag? Hm? Ach, Klößchen. Oh, Schokolade? Gerne. Sie? Sauerlich, meine Lieblingsschokolade. Darf beim Essen nur nicht dran denken, dass der Eigentümer Millionär ist. Oh, ist mein Vater. Ist nicht dein Ernst? Doch, ich bin Willi Sauerlich. Na dann, darf ich also ein Stück haben? Aus Gerechtigkeit. Na gut, wenn's sein muss, ich teile gerne. Hier. Danke. Herrlich, herrlich. So, und jetzt könnt ihr gehen. Das ist nämlich meine Hütte. Und ich habe überhaupt keine Lust auf Besuch. Mittlerweile war es dunkel geworden. TKKG und die Glockners hatten sich um das Lagerfeuer versammelt und freuten sich auf die Würste, die auf Stöcken aufgespießt vor sich hin brutzelten. Frau Mehring hatte in der Zwischenzeit mit einem kleinen Elektroboot angelegt. Ich kann nur wiederholen, wie leid mir das tut. Ach, machen Sie sich keinen Kopf. Ich bin vom Berufswegen täglich mit Verbrechen konfrontiert. Er ist Kriminalkommissar. Kriminalkommissar? Toll. Aber werden Sie den Vorfall zur Anzeige bringen? Nein, es ist ärgerlich, aber kein Weltuntergang. Ich will den Ruf der Region nicht schädigen. Ach, da bin ich aber froh. Immerhin, naja... Lebt die Kanuverleih und Naturerlebnis GmbH vom guten Ruf des Naturparadieses Oberwald. Mhm. Ganz genau. Wir machen Ihnen keinen Ärger. Sagen Sie mal... Wie viel Trinkgeld gibt man jugendlichen Schleusenwärtern hier? Naja, üblich ist 1 Euro. Was? Damit bessern sich die Kinder aus der Gegend ihr Taschengeld ein wenig auf. Aha. Dann hätte Finn mit den 2 Euro eigentlich ganz zufrieden sein können. Ja. Finn? Woher wisst ihr, wie der Junge heißt? Hat uns der Angler erzählt, der auf der anderen Seeseite eine Hütte hat. Mhm. Groß und Glatze? Ja. Oliver Lauterbach. Tja, der nimmt es auch nicht so genau mit dem Recht. Wieso denn? Im Sommer ist Schonzeit für die Barben. Lauterbach fischt sie trotzdem. Barben? Barben gehören zu den Karpfenfischen. Danke, Karl, der Computer. Und Nachtfischen ist generell verboten im Oberwald. Aber Lauterbach kümmert das nicht. Ein Fischer, der sich nicht an die Angelregeln hält? Ha, erwischt. Oh ja, es gibt wirklich viele Mücken hier. Aua. Der Schweiß auf der Haut sieht sie besonders stark an. Sollte nicht Schmögelsee heißen, sondern Mückensee. In der Tat, ja. Genau. Ach, schon wieder eine. Ach, es tut mir leid, dass ich Ihnen nicht mehr Luxus bieten kann. Eine Dusche wenigstens. Aber ich plane hier ein Wildnisressort. Und dann gibt es endlich Zimmer und Sauna und Mückengitter. Versprochen. Das passt schon so. Ja. Eigentlich ist gerade das Unluxuriöse das Tolle am Zelten. Ja, finde ich auch. Abenteuer und Luxus passen nicht zusammen. Genau. Ist das der Grund, warum du im Internat wohnst, anstatt zu Hause in der Villa Sauerlich? Ganz genau. Tja, aber die Villenbewohner hierher zu locken, wäre natürlich sehr gut fürs Geschäft. Aber ich bin doch da. Tja, natürlich. Ich mach mich dann mal vom Acker. Genießen Sie die Zeit hier im Oberwald. Hoffentlich ohne weitere Zwischenfälle. Ja, Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Oh, meine Wurst. Oh je, die ist leider verkohlt, Klößchen. Oh je. Dann muss ich wohl leider auf Schokolade umsteigen. Oder auf Grillkäse. Ihr habt das wahrscheinlich selbst auch schon mal erlebt. Es ist dunkle Nacht. Ihr liegt im Zelt, eingemummelt in euren Schlafsack. Und draußen hört ihr unheimliche Geräusche. Genauso ging es Tim, Karl, Gabi und Klößchen in diesem Augenblick. Habt ihr das gehört? Ja. Was war das? Vielleicht ist da irgendwo ein Biber zugange. Ein Biber? Irgendwie unheimlich. Hört ihr das? Da draußen ist jemand. Ein Riesenbiber vielleicht? Das ist nicht lustig. Irgendwas ist doch da. Du hast recht, Klößchen. Ich sehe mal nach. Oh! Tim! Herr und Frau Glockner! Mami, Papi, was macht ihr da draußen? Wir wollten euch nicht erschrecken. Wir haben komische Geräusche gehört und wollten sehen, ob alles in Ordnung ist. Mhm. Oh, das ist aber ganz schön nach hinten losgegangen. Ich hätte fast einen Herzinfarkt gekriegt. Psst. Hört doch mal. Da. Jemand schleicht aus ihrem Zelt, Herr Glockner. Oh. Tatsächlich. Hey, stehen bleiben! Nein! Schnell! Jemand hat meine Handtasche geklaut. Da war mein Geld drin und mein Handy. Den schnappen wir uns. Los! Am Ufer! Da legt ein Boot ab. Los. Zum Boot. Schnell! Los, in die Kanus! Klößchen, setz dich vorne rein und leuchte mir den Weg. Ja. Gabi, wir zwei nehmen das hier. Ja. Ich paddel alleine. Los jetzt, schnell! TKKG und Herr Glockner paddelten in die Dunkelheit. Eine dichte Nebeldecke über dem Wasser machte die Sicht nahezu unmöglich. Da half auch Klößchens Taschenlampe nichts. Ich sehe gar nichts. Irgendwie unheimlich, oder? Hört ihr was? Nö. Aber da vorne sind kleine Wellen, die auseinandertreiben. Der Dieb muss in diese Richtung gefahren sein. Verdammt! Was? Etwas stimmt mit meinem Kanu nicht. Es hat ein Loch. Es läuft voll. Oh. Wir müssen umdrehen. Nein, wir verlieren ihn sonst. Bleibt dran, Kinder. Bis ans Ufer schaffe ich's noch. Na los. Alles klar, Papi. Der Dieb ist viel schneller als wir. Hängt uns ab. Ich geb schon alles. Los. Mehr nach rechts, Tim. Ja. Kannst du die Wellen noch sehen? Nee, hat uns abgelenkt. Mein Kompass sagt mir, dass wir ziemlich genau auf den Steg am gegenüberliegenden Seeufer zusteuern. Da ist der Steg. Und da liegt ein Ruderboot. Ja. Es schaukelt hin und her. Los, wir legen an. Ja. Die Griffe der Ruder sind noch warm. Das war auf jeden Fall das Fluchtboot. Leuchte mal, Klößchen. Ich will ein Foto vom Boot machen. Alles klar. So? Ja, perfekt. Und so. Schaut mal da, unter der Sitzbank. Was liegt da? Ein Taschenmesser. Ja. Das nehmen wir mit als Beweisstück. Lass uns zur Fischerhütte laufen. Ja, aber leise. Ja. Hier ist niemand. Vielleicht in der Hütte. Ich leuchte mal rein. Nö, keiner drin. Der Dieb scheint sich in Luft aufgelöst zu haben. Wir sind zu spät. Mist! Das ist Papi. Er macht sich bestimmt Sorgen. Dann lasst uns lieber zurückfahren und morgen weiter ermitteln. Gute Idee. Am nächsten Morgen nach dem Frühstück hatten TKKG und die Glockners ihre Zelte abgebaut und warteten am Ufer des kleinen Schmüggelsees auf Frau Mehring, die sie zuvor telefonisch über den nächtlichen Vorfall informiert hatten. Das kaputte Kanu hatten sie bereits geborgen. Der Rumpf war an einer Stelle stark beschädigt. Karl hatte in der Zwischenzeit Fotos am Ufer gemacht. So, dieser Schuhabdruck hier ist nicht von uns. Leider ist er ziemlich verwischt. Da kommt Frau Mehring. Mit einem Ersatzkanu im Schlepptau. Sehr gut. Ein Glück. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie furchtbar ich das finde, was Ihnen letzte Nacht zugestoßen ist. Ist die Handtasche wieder aufgetaucht? Leider nein. Oh, wie unangenehm. Ach, ich könnte es auch wirklich verstehen, wenn Ihnen die Lust am Paddeln vergangen ist. Nein, so leicht lassen wir uns von einem kleinen Kriminellen nicht aus der Fassung bringen. Nein. Wir werden unsere Tour mit dem Ersatzkanu fortsetzen. Wie schön. Apropos Kleinkriminell. Ich habe gerade diesen Finn an der Schleuse getroffen und ihre 30 Euro zurückverlangt. Oh. Und? Er hat mich nur ausgelacht. Was für ein Lümmel. Oh. Was? Haben Sie denn schon einen Verdächtigen, Herr Kommissar? Naja, also wir... Oskar? Oskar, was hast du da? Er hat was gefunden. Am Ufer, wo das Ruderboot vom Täter angelegt haben muss. Was ist das? Sieht aus wie eine Anstecknadel. Zeig mal. Von einem Schützenverein. Ja. Darf ich mal sehen? Ah ja, der Schützenverein ist hier in der Gegend ansässig. Ja, kennen Sie den? Nicht wirklich, aber der Fischer, von dem ihr gestern erzählt habt, Oliver Lauterbach, der ist dort Mitglied. Ach so. Er nimmt es nicht so genau mit den Gesetzen. Aha. Die Kinder haben den Täter gestern bis zum anderen Seeufer verfolgt. Ja. Die Spur verliert sich ausgerechnet bei der Fischerhütte von diesem Lauterbach. Er hat gestern herausbekommen, dass Klößchen reich ist. Und er hat gesagt, was kriminell ist, sei Auslegungssache. Ja, und dass jeder machen kann, was er will. Ja, das passt alles zusammen. Ja. Mhm. Da bin ich aber beruhigt, dass sich der Fall aufklärt. Reicht das denn für eine Festnahme, Herr Kommissar? Nein, dafür bräuchte es eindeutigere Beweise. Wir haben hier noch was. Ach ja? Was denn? Ein Taschenmesser. Lag in dem Ruderboot gestern, muss jemand verloren haben. Eindeutig ein Kindertaschenmesser. Das würde aber auf Finn deuten. Nein, dass der zu sowas imstande ist, das kann ich mir nun wirklich nicht vorstellen. Also wisst ihr was? Mir ist das hier langsam eindeutig zu viel Ermittlung und zu wenig Wochenendspaß. Dass meine Handtasche weg ist, können wir ja jetzt sowieso nicht mehr ändern. Können wir nicht einfach versuchen, den Tag zu genießen? Ja, du hast völlig recht, Margot. Lassen wir uns nicht den ganzen Ausflug verderben. Ja, ich mach mich dann mal wieder auf den Weg. Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Wäre es möglich, dass wir vier erstmal ein wenig alleine herumpaddeln? Wir könnten uns ja am Nachmittag beim zweiten Lagerplatz in der Eichenbucht treffen, oder? Ja, cool. Ja. Also ich weiß nicht. Ihr vier ganz alleine? Mit Oskar. Ich habe das Gefühl, ihr meidet uns. Warum? Die heutige Mitternachtswanderung wollt ihr alleine machen. Paddeln wollt ihr alleine. Aber Herr Glockner, wir wollen Ihnen und Ihrer Frau einfach möglichst viel Zeit zum Entspannen schenken. Mhm. Ganz ohne Kinder. Du bist ein schlauer Kopf, Tim. Oh, danke. Aber seid bitte vorsichtig. Ja. Wir sind alle gute Schwimmer. Und wir tragen natürlich immer die Schwimmwesten. Mhm. Und ihr stellt keinen Blödsinn an? Ach, wir? Poh, niemals. Nein. Na gut, von mir aus. Wir treffen uns um 14 Uhr in der Eichenbucht im großen Schmüggelsee. Karte? Haben wir dabei. Dann los. Hey, Tim, was hast du vor? Das wirst du gleich sehen. Ich mir gleich denken können, dass es Tim nicht darum geht, einfach nur herumzupaddeln. Na logisch. Wir haben ja einen Fall aufzuklären. Ja, wer hat die Handtasche von Frau Glockner geklaut? Und wie gehen wir da am besten vor? Spurensuche! Genau! Oskar schnüffelt schon. Oskar lief zur Fischerhütte, vor der ein paar Gummistiefel standen. Karl, zeig mal das Foto von den Schuhabdrücken, das du am Ufer gemacht hast. Mhm. Hier. Wenn ich das mit dem Profil der Gummistiefel vergleiche... Könnte man von Übereinstimmung sprechen. Ja. Aber nicht 100% sicher. Der Schuhabdruck war ziemlich verwischt. Irgendwie glaube ich nicht dran, dass Lauterbach der Täter ist. Ich traue das eher diesem Finn zu. Ja, Finn hat schon mal Fische geklaut und er hat uns abgezockt. Ja. Er könnte sich Lauterbachs Ruderboot leihen und damit nachts auf Beutezug gehen. Und was ist mit der Anstecknadel am Tatort? Die könnte schon länger dort gelegen haben. Oder Finn hat sie aus der Hütte gestohlen und bewusst am Ufer fallen lassen, um den Verdacht auf Lauterbach zu lenken. Ich finde, wir sollten Finn bei der Schleuse besuchen und ihm das Taschenmesser zeigen. Vielleicht gehört es ja ihm. Dann hätten wir einen Indiz. Aber was dann? Ich denke, ich habe einen Plan. Thank you. Und du meinst, dieser Plan funktioniert, Tim? Ich hoffe es. Wir müssen einfach bei Lauterbach und Finn die gleiche Nummer abziehen. Schaut mal, da vorne ist Lauterbach in seinem Ruderboot am Angeln. Sehr gut. Nichts wie hin. Ja. Guten Tag, Herr Lauterbach. Ach, hier schon wieder. Und? Beißen die Fische an? Nee, die Fische sind nervös. Waren Sie heute Nacht mit Ihrem Ruderboot unterwegs? Ich? Wozu? Nachtfischen ist verboten. Stimmt. Andere Frage. Vermissen Sie eine Anstecknadel vom Schützenverein? Sie lag bei uns am Ufer. Nee, sicher nicht. Ich trage diese Nadeln doch gar nicht. Ich bin doch kein Weihnachtsbaum. Mich muss man nicht schmücken. Aber was sollen die ganzen Fragen? Wir sind heute Nacht überfallen worden. An unserem Lagerplatz. Alles weist auf diesen Finn hin. Überfallen? Jetzt ist er aber zu weit gegangen. Ja, zum Glück wusste er nicht, dass das wertvollste Stück meine digitale Spiegelreflexkamera ist. Die rolle ich immer in meinen Schlafsack ein. Finn hat ziemlich sicher Ihr Ruderboot benutzt. Mein Ruderboot? Ja. Na warte, dieser Bengel. Dann muss ich mein Boot in Zukunft wohl wieder anketten. Und Ihre Gummistiefel hat er auch benutzt. Wahrscheinlich, um den Verdacht auf Sie zu lenken. Wie? Diese Gummistiefel hier? Nee, die vor Ihrer Hütte stehen. Mhm. Ach, die trage ich nicht mehr. Die haben ein Loch. Und undichte Gummistiefel kann ein Fischer nicht brauchen. Habt ihr Finn denn schon zur Rede gestellt? Nein, aber das werden wir tun. Und dann hoffen wir, dass der Spuk ein Ende hat. Heute Nacht zelten wir in der Eichenbucht. Der Platz liegt gut versteckt. Wir rechnen mit einer ruhigen Nacht. Aber hoffentlich nicht zu ruhig. Um Mitternacht machen wir eine ausgiebige Nachtwanderung. Na, dann wünsche ich euch viel Spaß und dass ihr jetzt Ruhe habt. Ja, danke. Und Ihnen Petri Heil, oder wie Fischer das so sagen. Ja, genau. Petri, dank. Tschüss. Tschüss. Hat doch gut geklappt. Und jetzt das Gleiche nochmal bei Finn. Niemals würde ich meine Digitalkamera auf eine Paddeltour mitnehmen. Du hast aber sehr überzeugend gelogen, Karl. Weile hatten TKKG die Schleuse erreicht. Oh, das wurde aber auch Zeit. Könnt ihr Finn sehen? Ja, liegt dort hinten im Schatten. Los, lasst uns anlegen. So, warte, festhalten. Hier. Ja. So. Hallo, Finn. Hm? Ach, ihr. Soll ich euch schleusen? Nein, danke. Bei den Preisen machen wir das lieber selbst. Ja. Wäre schön, wenn du meinem Vater das Geld zurückgeben würdest. Ja, aber warum? Er hat es mir gegeben und jetzt ist es meins. Vielleicht im Tausch gegen dieses Taschenmesser. Hey, das gehört mir. Ich suche es seit Tagen. Ha, es lag in Lauterbachs Ruderboot. Mhm. Ach da. Ich habe mir das Boot letzte Woche mal ausgeliehen, aber nur kurz. Und hast du vielleicht auch eine Anstecknadel von ihm ausgeliehen? Die lag nämlich am Tatort. Mhm. Anstecknadel? Tatort? Was redet ihr da? Wollt ihr mir was anhängen? Ich hab mir das Boot letzte Woche genommen, aber nur zum Rumfahren. Ich hab nichts angestellt, ehrlich. Sag ich doch, dass es Lauterbach war. Die Nummer ist zu groß für einen Jungen. Die Stiefel ja auch. Was ist denn passiert? Wir wurden bestohlen letzte Nacht. Und alle Spuren führen zu Oliver Lauterbach. Bestohlen gestern Nacht? Aber ich war das nicht. Hör mal zu. Wir wollen das mit den 30 Euro vergessen, wenn du uns hilfst, Lauterbach zu überführen. Du kennst ihn noch besser als wir. Okay, mache ich gerne. Was hat er denn geklaut? Eine Handtasche inklusive Bargeld und Handy. Zum Glück wusste er nicht, dass das Wertvollste meine Digitalkamera ist, die ich immer in meinen Schlafsack einrolle. Aber heute wird bestimmt eine ruhige Nacht. Wir sind in der Eichenbucht im großen Schmüggelsee. Ein versteckter Ort. Na, hoffentlich wird's nicht zu ruhig. Wir planen nämlich eine ausgiebige Mitternachtswanderung. Die Falle war gestellt. Den Rest des Tages verbrachten TKKG mit fröhlichem Paddeln auf den idyllischen Wasserwegen des Oberwaldes. Sie erreichten den großen Schmüggelsee, fanden die Eichenbucht und bauten ihr Wurfzelt auf. Am Lagerfeuer gab's an diesem Abend Grillkäse. Es wurde dunkel und die Kinder zählten die Stunden bis Mitternacht. Sie konnten es kaum erwarten. Die Glockners schliefen tief und fest, als TKKG kurz vor Mitternacht aus ihrem Zelt schlichen und sich in einem Gebüsch ganz in der Nähe versteckten. Psst, Oskar! Ich weiß, du willst den Mond anheulen wie deine wölfischen Vorfahren, aber nicht jetzt! Na, jetzt bin ich aber mal gespannt, ob unsere Falle zuschnappt. Und wer in der Falle zappeln wird? Natürlich Finn! Nee, Lauterbach! Das werden wir ja bald sehen. Na, hoffentlich wirklich bald. Ich habe meine Schoki im Zelt vergessen. Und ihr wisst ja, mit Schokolade... Kannst du besser denken. Ja. Wissen wir. Aber jetzt musst du ja nicht denken, sondern nur warten. Psst. Ich höre was. Da, ein Schatten bei unserem Zelt. Unser Plan funktioniert. Der Dieb glaubt, dass wir auf Nachtwanderung sind und will die Kamera klauen. Oh, na, der wird sich wundern. Lass mich auch mal, ich kann nichts sehen. Oh, oh, Entschuldigung, Oskar. Oh Gott. Oh. Er haut ab. Hinterher. Oh. Schnell. Los, Oskar, schnapp ihn dir. Ich hab ihn gleich. Stell ihm ein Bein. Haut. Gut gemacht. Oh. Leuchte mal, Klößchen. Ja. Hey, hör auf, mir in die Augen zu leuchten. Finn, du also. Du bist in die Falle getappt. Welche Falle? In die Kamerafalle. Oder was machst du sonst um Mitternacht an unserem Zelt, wenn nicht klauen? Ich wollte nichts klauen. Ich wusste, dass ihr in der Eichenbucht zeltet und dass ihr eine Mitternachtswanderung macht. Also habe ich... Was? Ich habe mich geschämt. Ihr wart so freundlich zu mir, obwohl ich so fies zu euch war. Ich wollte euch die 30 Euro heimlich ans Zelt stecken. Was? Echt? Ja, hier sind sie. Und jetzt lasst mich. Ist das dein Ernst? Woher dieser Sinneswandel? Lauterbach hat mich am Nachmittag auf die 30 Euro angesprochen und mir ordentlich ins Gewissen geredet. Lauterbach soll also auch ein Guter sein? Nee, das kann nicht sein. Denn wenn Finn nicht der Dieb ist, dann muss es doch Lauterbach sein. Ja. Psst. Hört ihr das? Mami, Papi, seid ihr das? Das kommt vom Ufer. Los, schnell! Komm, Oskar, schneller! Da, da hat ein Boot abgelegt. Dann hast du also nicht gelogen, Finn. Und der Dieb ist mal wieder entkommen. Nein. Los, in die Kanus und direkt zur Fischerhütte. Ja. Dort werden wir Lauterbach stellen. Los. Warum Lauterbach? Der ist doch gar nicht da. Was? Er hat erzählt, dass seine Schwester in der Stadt ihren 40. Geburtstag feiert. Und da ist er natürlich dabei. Was? Aber wenn das nicht Lauterbach war, wer dann? Es war auf jeden Fall kein Ruderboot. Beim Wegfahren war das Schnurren eines Elektromotors zu hören. Also ein Elektroboot. So wie Frau Mehring eins hat? Schaut mal hier im Matsch. Wieder die gleichen Schuhabdrücke. Oh. Ich habe Fotos von Lauterbachs alten Gummistiefeln gemacht. Wartet. Hier. Ja, das ist eindeutig das gleiche Profil. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Lauterbach ist doch in der Stadt. Oskar hat was gefunden. Was denn? Das ist eine Haarnadel. Was? Sieht ganz sauber aus. Die liegt noch nicht lange hier. Gehört weder mir noch meiner Mama. Und Lauterbach hat eine Glatze. Ja. Frau Mehring. Die hat eine Hochsteckfrisur. Erinnert ihr euch? Ja, klar. Oh, Freunde, Frau Mehring wusste auch, wo wir heute zelten. Und sie wusste von unserer Mitternachtswanderung, ja, weil Herr Glockner das erwähnt hatte. Stimmt. Von wegen, du kannst nur mit Schokolade denken. Die Gummistiefel. Wir müssen zur Fischerhütte und Frau Mehring dabei filmen, wie sie die Gummistiefel zurückbringt. Ja, das wäre ein guter Beweis. Aber das Elektroboot holen wir niemals ein. Das nicht, aber der Wasserweg dorthin ist verschlungen. Das dauert. Wenn wir von hier aus in diese Richtung quer durch den Wald laufen, sind wir bestimmt vor ihr an der Hütte. Kennst du den Weg, Finn? Na klar, kommt mit. Los geht's. TKKG und Finn rannten durch den dunklen Wald zur Fischerhütte. Als sie ankamen, versteckten sie sich in einem Gebüsch. Was ist noch schlimmer als eine Nachtwanderung? Was? Ein Nachtlauf. Ich höre was. Eindeutig ein Elektroboot angelegt. Jemand kommt zur Hütte. Das Mondlicht sollte für eine Handy-Videoaufnahme reichen. Das ist wirklich Frau Mehring. Psst. Nee. Mist. So ein verdammter... verdammte Kinder! Das mit dem Angelschein wäre perfekt gewesen. Kommt schnell zum Fenster. Ja. Was? Ich schau mal nach, was sie macht. Sie legt etwas in eine Schublade. Bestimmt den Angelschein von Lauterbach. Sie wollte ihn als falsches Indiz platzieren. Genau wie die Schuhabdrücke. Mhm. Und sie hat sogar sein Ruderboot benutzt. Aber nicht heute. Lauterbach hat es angekettet. Sie kommt raus. Was jetzt? Keine Ahnung. Na was wohl? Wir sagen guten Abend. So ein Mist aber auch. Guten Abend, Frau Mehring. Keine Angst. Sind nur wir. Hallo. Ihr hier? Wir sind auch überrascht, Sie hier zu treffen. Das können Sie uns glauben. Sie haben Frau Glockners Handtasche geklaut. Aha. Leugnen ist zwecklos. Wir haben alle Beweise zusammen. Auch auf Video. Aber... verdammt. Sie sind überführt. Warum machen Sie das? Verfluchter Lauterbach. Nur weil dieser Dickschädel seine Fischerhütte nicht verkaufen will. Ich habe ihm so viel Geld dafür geboten. Könnte er gut gebrauchen. Er kommt gerade mal so über die Runden. Aber was sagt er? Er will nicht verkaufen, sondern einfach nur in Ruhe fischen. So ein Idiot. Also, Sie wollen seine Hütte? Aber wozu? Für mein Luxus-Wildnis-Ressort. Apartments, Sauna, Champagner. Ja, mit einem popligen Kanuverleih werde ich doch niemals reich. Aber hier ist ja alles Naturschutzgebiet. Da darf man nichts bauen. Also muss ich die vorhandenen Fischerhütten umbauen. Ja, das geht. Ach so. Aber Lauterbach verkauft ja nicht. Die Banken glauben langsam nicht mehr dran und ziehen ihre Gelder zurück. Aber ich habe schon zu viel reingesteckt. Es muss klappen. Ja. Jetzt geht mir ein Licht auf. Ja. Sie haben ihm das mit dem Nachtangeln angehängt, um ihn weich zu klopfen. Weil Sie ihn loswerden wollten. Ja, stimmt. Hat aber nichts gebracht. Also mussten Sie nachlegen. Genau. Dass ein Kommissar zu Gast im Oberwald ist, war die perfekte Gelegenheit. Das musste ich ausnutzen. Also haben Sie uns nachts aufgelauert und auf eine Gelegenheit gewartet, uns was zu stehlen. Die Handtasche? Genau. Und Sie haben dafür das Ruderboot von Lauterbach verwendet, haben extra eine seiner Anstecknadeln fallen lassen und seine Gummistiefel getragen. Aber Sie konnten nicht wissen, dass er diese Gummistiefel gar nicht mehr trägt, weil sie ein Loch haben. Ja. Und das mit der Anstecknadel hat auch nicht gereicht. Mhm. Also wollten Sie heute seinen Angelschein platzieren. Also, das hätte garantiert für eine Festnahme gereicht. Und wenn er zu einer Geldstrafe verurteilt worden wäre, hätte er verkaufen müssen. Weil er nämlich kein Geld hat. Tja, Sie sind gut, aber nicht gut genug. Und Lauterbach hätte sowieso ein Alibi gehabt für heute Nacht. Ja. Aber der lebt doch allein in einem verfallenen Haus. Nicht heute Nacht. Er ist in der Stadt beim Geburtstag seiner Schwester. Es gibt bestimmt viele Menschen, die das bezeugen können. Oh, so ein verdammter Mist. Fall gelöst. Verbrecherin überführt. Wow. Verbrechen aufklären macht ja noch mehr Spaß als Verbrechen begehen. Naja, so ein richtiges Verbrechen war es ja nicht. Stimmt auch wieder. Willkommen auf der hellen Seite der Macht. Und jetzt? Klingel ich meinen Vater aus dem Schlaf und dann gibt es doch noch eine Festnahme. Das haben Sie sich doch gewünscht, oder? Oh, sehr witzig. Tja, die Luxusferienanlage können Sie wohl vergessen. Mhm. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Aber danke für den Hinweis. Und morgen müssen wir uns bei Herrn Lauterbach entschuldigen, weil wir ihn beschuldigt haben. Ja. Vielleicht können wir ihn ja sogar fragen, ob er uns mit zum Fischen nimmt. Oh ja, das wäre cool. Oh, einen Tag haben wir ja noch hier im Oberwald. Ja, und zwar ohne Luxus. Luxuriös sind nur die Preise an der Schleuse. Ja. Ja. Keine Sorge. Ab jetzt bekommt ihr einen Freundschaftspreis. Wir sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Kein Weg zu weit und kein Problem zu schwer. TKKG, wir sind die Profis, bitte sehr. Tim ist der Sportliche, ist clever und sehr mutig. Für Ungerechtigkeiten hat er überhaupt nichts übrig. Karl, der Computer, hat ein super Gedächtnis. Ohne dies Wissen wären die vier ganz schön aufgeschmissen. Klößchen heißt eigentlich Willi Sauerlich. Wie viel er naschen kann, ist sehr verwunderlich. TKKG ist völlig undenkbar. Ohne Gabi, Glockner und den Cockerspaniel Oscar. Wir sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. an alle Gangster und Verbrecher. Wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Wir kennen alle Tricks und haben ihn raus im Weg. Zusammen sind wir TKKG. Das war ein Hörspiel von Europa mit den Sprechern Sebastian Fitzner, Felix Strüven, Julian Greis, Lisa Ohm, Peter Kämpfe, Michael Bideller, Christine Kutschera, Carla Becker, Stefan Benson und Daniel Kirchberger. Buch Martin Hofstetter nach Motiven von Stefan Wolf. Regie Frank Gustavus. Produktion Superhero Audio. Schnitt, Sounddesign und Mischung Isa Köroglu und Alexander Ries. Redaktion Svenja Bartsch. Geräusche Superhero Audio. Musik Matthias Kloppe. Cover-Illustration Comic-Con SL. Rahmendesign und Gestaltung KB&B. Weitere Infos unter play-europa.de.